sie langsam in sich krieche. Er kann sie immer riechen, er kann die Angst im Spiegel sehen. Er hat Angst davor, durchzudrehen. Angst davor, sich zu verlieren. Angst davor, sich zu zerstören. Hat Angst vor den Gewissensbissen. Angst davor, sie zu vermissen. Ich war in allen dunklen Kellern allein, allein. Superhelden sah ich viel. Ein einsamer Krieger versteckt sich lieber still und heimlich. Ich hatte niemals eine Wahl. Der weise Mond sagt, dass die Reise lohnt, weil die Sonne hier selten scheint. Weil sie Angst hat vor der Traurigkeit, hält sie sich lieber immer wieder von ihr fern. Du könntest viel von der Sonne lernen. Was hast du zu verlieren? Reise lohnt, weil die Sonne